Als einen Monat später mehrere SPD-Linke in einem Mitgliederbegehren die Rücknahme der Agenda 2010 forderten, drohte Schröder mit Rücktritt. Und da es niemanden gab, der auf ihn folgen konnte, da er unverzichtbar geworden war, wollte die SPD diesen Schritt unbedingt verhindern. Fragt man Genossen von damals, wieso sie Schröder nicht einfach gehen ließen, haben alle für ein paar Sekunden den gleichen Blick. Sie schauen verträumt geradeaus, ein bisschen lächelnd, ein bisschen enttäuscht. Dann drücken sie die Lippen aufeinander, als würden sie ihren damaligen Ichs eine Absolution erteilen. Das war undenkbar, sagen sie dann. Am 1. Juni-Wochenende 2003 fand ein SPD-Sonderparteitag zur Agenda 2010 statt. Der Ortsverband Köln-Zollstock nannte Schröder einen mutigen und zupackenden Bundeskanzler. Das habe sich nicht nur bei der Flutkatastrophe und in der Frage des Irakkrieges gezeigt, sondern auch in der eingeschlagenen Reformpolitik. Aus dem Ortsverband Düsseldorf-Tannenhof erhoben sich andere Stimmen. Es könne nicht sein, dass ein 50-Jähriger, der sein ganzes Leben gearbeitet hat, nach 12 Monaten in Sozialhilfe abgeschoben wird.